In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Es ist Montag, der 21. Oktober. Und es ist immer noch goldene Oktoberzeit. Also wir hatten, glaube ich, 2 Tage mit eher Regenwetter. Heute ist Regenwetter angekündigt oder graues Wetter angekündigt. Ja, wir haben gar kein graues Wetter, ne? Weswegen auch irgendwie fast schon angeplant war, heute mal zum Aquazoo zu gehen. Aber es ist die ganze Zeit schönes Wetter und da ist es ja irgendwie Quatsch, in den Aquazoo zu gehen, wenn man das Sonnenwetter genießen kann. Deswegen waren wir schon 2-mal schaukeln und heute Morgen halt schaukeln und im Sand buddeln. Hätte ich verschoben, wenn ich gewusst hätte, dass den ganzen Tag noch schön hübsch ist. Denn heute Morgen war der Sand noch ein bisschen feucht. Am Nachmittag ging es schon wieder. Also immer noch Herbstwetter, goldener Herbstwetter, was ein bisschen spät ist. Und jedes Mal, wenn ich reinspreche, sieht die Prinzessin das und fängt an zu quieken, weil sie das Gerät natürlich in Beschlag haben möchte, um ihren zweiten Podcast zu geben. Ansonsten gefällt ihr das schöne Wetter auch, hat gerade in der Sonne geschaukelt und ordentlich Sonne getankt. Und daneben waren wir noch beim Baumarkt. Die Kleine hat ein Bild bekommen. Da war ein Baubau her, was ich ihr gezeigt habe und was dann nicht mehr losgelassen worden ist. Da haben wir wieder ein quäkt hier. Wieder ein Bild mitgenommen. Dazu eine Werkzeugkiste, weil ich irgendwie so eine bloße Kiste habe für Werkzeug, wo alles rumfliegt. Und jetzt habe ich meine geholt, wo man ein bisschen mehr Ordnung schaffen kann. Und dann wird die andere Kiste meine Podcast-Kiste, weil die ist eigentlich auch schön klein und da passt der Kram auch alle rein. Und Nägel. Und eine Fahrradgarage. Weil aus irgendwelchen Gründen ist die Fahrradgarage der Königin im Innenhof abhanden gekommen. Wer auch immer mit Zugang zum Innenhof gemeint hat, er müsste da diese Fahrradgarage wegnehmen, hat es getan. Und deswegen habe ich gerade eine neue gekauft, weil die taucht wohl nicht nochmal auf. Und wir sind an der nächsten Schaukel angekommen. Begeisterung ist nach wie vor großartig. Die Begeisterung ist großartig, die Begeisterung ist groß. Und sie möchte irgendwas von mir, was ich nicht sagen kann, was es ist. Wahrscheinlich möchte sie das Podcast-Gerät. Ja, was mir wieder auffällt, hier liegen wieder Kippen, Schachteln rum und neben dem Mülleimer sind auch wieder Alkoholflaschen. Also das ist wieder typisch die Ecke hier. Und Leute auf der Suche nach Pfandflaschen. Also das Leben wird nicht schön geredet hier in dieser Ecke. Außer von unserer Kleinen. Und gerade kommen auch tatsächlich graue Wolken hier entlang, ohne den ich nicht weiß, ob sie hier anfangen runterzugehen. Warum sollten sie das auch? Ich weiß nicht, ob Gerresheim ein bisschen höher liegt und dadurch die Wolken ein bisschen provoziert. Mama. Ja, also gleich wird noch das Bildchen an die Wand geklatscht. Also das habe ich vor, so ans Kopfende so zu platzieren, dass sie das vielleicht auch ein bisschen sehen kann. Und dann hat sie ein zweites Bild, was sie angucken kann in ihrem eigenen Zimmerchen, um sich ein bisschen zu unterhalten. Ein bisschen, weil sie mag ihr... Pass auf! Bist du müde? Knallt immer gegen die Kette hier. Sie mag ihr Hundebild, ihr Hundeposter. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal... bei Instagram habt ihr schon mal hochgeladen. Letztes Mal, als ich bei Bauhaus war die Frage, kaufen wir uns ein Paw Patrol mit süßen Hundepostern oder eins, wo Hunde als Gangster abgebildet worden sind. Und sie hat sich natürlich für das Gangster-Poster entschieden. Da sind die Hunde allerdings auch nicht gezeichnet, sondern richtig, aber es sind eigentlich nur böse Hunde da. Aber fand sie alle toll. Und alles auch so Hunde, die sie noch nie gesehen hat, aber... Ja, war irgendwie klar. Ja, wenn dieses Kind später nicht gerne in ein Karussell geht, dann weiß ich es nicht. Und immer wenn ich normale Sätze rede, dann weiß sie, dass ich nicht mit ihr rede. Und wenn ich Hui mache, dann... ja. Ist sie in ihrem Element. Sie weiß, dass ich nicht normales Deutsch mit ihr rede. Ja, ja. Es kommt ja dann noch ein bisschen Wind auf und wird auch gleich regnen. Aber Madamchen schreit wie am Spieß, wenn sie runter soll vom Kinderspielplatz. Lacht sich aber tot auf der Schaukel, auf der Rutsche. Und jetzt ist aber auch gerade keine gute Laune in der Schaukel angesagt. Also heute haben wir einen bisschen komischen Tag. Ich habe irgendwann mal als Erklärung meines Vornamens gesagt, es wäre halt wie 10 Autos auf Englisch, und das sind natürlich auch, da sind natürlich auch andere Carstens draufgekommen. Und dann guckt man natürlich irgendwie so nach der DE-Domain, und die war vorher an irgendeinen Fotografen, der da nicht viel mit gemacht hat, vergeben. Irgendwann hat der die aufgegeben, ich habe es verpasst, und dann hat irgendein Domain-Grabber die geholt. Und da habe ich mal gesagt, ja, für 20 Euro nehme ich euch die wohl ab. Und dann kam von wegen, nee, Mindestgebot 499 Euro. So, ja, klar. Und habe aber meine Mail hinterlassen von wegen, gebt uns doch mal ein Angebot. Oder wir machen dann dir mal ein Angebot. Und die Mail ist heute angekommen und sie möchten 4500 Euro für die Domain haben. Und irgendwie, die haben doch irgendwie Lack gesoffen. Bei Kosten von 1 Euro für eine Domain im Jahr, die man für den Preis kann man die ja kriegen, oder 1,30, hätte sich die ja in 4500 Jahren endlich mal rentiert. Als ob man mit Domains an sich irgendwie schon irgendwas anstellen könnte, großartig. Man muss schon irgendwie eine große Idee haben und die Seite muss für Interesse sorgen, aber eine einzelne Domain bringt da herzlich, herzlich wenig. Und da 10Ks jetzt auch nicht unbedingt eine Marke ist oder eine Marke werden wird in Deutschland, ist das schon ein Deppenpreis. So, die Prinzessin ist ins Land der Träume entschwunden. Ich habe mir ein Brauerei Königshof Alt aufgemacht, das zugegebenermaßen ein bisschen schädelt, aber das nehme ich gerade mal in Kauf. Im Geisterhaus gegenüber, oder im Haus neben dem Geisterhaus, also da, wo ich im Arbeitszimmer drauf gucken kann, da steht ein Baum und der naturgemäß verliert gerade an Laub, weswegen ich direkt in das Zimmer, in ein bestimmtes Zimmer dort gucken konnte und andersrum auch. Also nicht direkt, weil es noch ein bisschen Laub drauf. Und vom Wohnzimmer aus sehe ich gerade, dass da irgendwie so ein Fernseher ist. Den habe ich vorher irgendwie so nicht gesehen, aber da waren immer sehr viele Leute, die da rumrannten tagsüber. Haben auch irgendwie nichts zu tun gehabt und sowas. Und jetzt haben sie halt immer Jalousie davor. Also wollen auch nicht gesehen werden im Winter. Ja, eben habe ich noch erzählt, von wegen, dass ich 20 Euro geboten hätte auf eine Domain. Die Information ist, glaube ich, gar nicht erst durchgedrungen, weil halt sofort geschrieben worden ist, nee, unter 499, da verhandeln wir gar nicht erst. Und dann wollten sie dann doch das Zehnfache für so eine Domain, für eine 6-buchstabige Domain. Und ich denke, ich habe ja noch kürzere Domains. Will die jemand haben? Weil für ab 1000 Euro seid ihr bei mir locker dabei. Ja. Ich kam auf 20 Euro, weil das einzige Mal, dass ich eine Domain mit Ablöse sozusagen gekauft habe, also das war keine Ablöse, sondern ein Dienst, von dem ich nicht mal weiß, wie der heißt. Aber es gibt Dienste, wenn Domains auslaufen in Deutschland, dann sind die mit im Kündigungsstatus oder wenn sie halt schon quasi aufgegeben sind, noch 30 Tage bei der DENIC zurückorderbar für den vorherigen Besitzer. Also wenn man zum 30. Januar kündigt, kann man doch am 28. Februar sagen, ja, ich möchte doch noch zurückhaben. Und dann dauert das irgendwie auch noch 2 Wochen. Gibt es noch eine 2-wöchige Karenzzeit oder so. Und danach muss man dann fix sein. Also entweder ist man fix und kriegt die gesichert. Oder man überträgt diese Aufgabe an ein Unternehmen. Und dafür gibt es dann Unternehmen, die sich um sowas kümmern, die dann, was weiß ich, halbstündig gucken, ist die Domain frei und kann ich sie jetzt endlich übernehmen. Und ich habe kein solches Skript geschrieben und deswegen bin ich bei sowas auch dann raus und dann habe ich halt für 20 Euro einen 20-Euro-Dienst bei einer Firma in Anspruch genommen, die mir iptown.de, was ich dann doch gerne hätte haben wollen, besorgt haben. Und dann hätte ich die Domain quasi noch ein Jahr lang bei denen belassen können, aber halt nur als Weiterleitungsdomain. Und dann habe ich halt 1,30 Euro ausgegeben und sie zu NetCap übergezogen. Während wir für den Stadtjugendring IP-Info für 350 Euro, glaube ich, gekauft haben. Auch irgendwie eine stolze, ein ordentlicher Preis, aber die 3-Buchstaben-Domains, also IP ist die eine gängige Abkürzung für Ibbenbüren. Die beste ist halt IP-Town und danach kann man gucken, was man noch hat und da die Jugendamtsseite IP Plus hat. Fand ich das ganz gut, IP Info auch noch zu haben, sodass wir jetzt in dieser Sphäre IP Info, IP Plus und IP Town Dinge veröffentlichten, während ja niemand anders irgendwie in Ibbenbüren eine IP Domain irgendwie hat. Also es gibt zwar andere Sachen wie das ipblog.de, aber das ist schon eine krude Domain, außerdem funktioniert es nicht. Also die haben seit August da nichts mehr geschrieben. Es ist auch einfach keine schöne Domain. Man muss, glaube ich, heutzutage auch ein bisschen darauf achten, dass die Leute vorrangig im Handy das Handy benutzen und darin was eingeben. Und dann sollte die Domain schon einigermaßen kurz oder griffig sein. Mit too much info bin ich schon ein bisschen blöd dabei, weil da so ein Minuszeichen ist. Und ich glaube, bei den Tastaturen ist Minus eine gewisse Schwierigkeit, zumindest bei denen, die ich habe. Und es ist zumindest besser als too much information ausgeschrieben. Das ist dann doch ein bisschen viel, eine große, eine lange Buchstabenkonstellation. Ich weiß aber auch nicht, ob die Leute es wie ich handhaben, dass halt Verläufe gelöscht werden bei den Handydaten. Also ich darf auch meine eigenen Domains immer selber neu eingeben. Der merkt sich da nichts. Ja. Und jetzt schieße ich noch den Podcast hoch, mache mein Bierchen leer und gucke, glaube ich, ein bisschen Barnaby oder so. Oder vielleicht lese ich auch ein Buch. Und dann wird ein Haken gemacht an den Tag. Schönen Resttag. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.